Es gilt als die schlimmste Droge der Welt. Crystal Meth. Experten warnen, schon der erste Konsum macht sofort süchtig. Die synthetische Droge stimuliert den Körper zunächst, um ihn dann systematisch zu zerstören. Seit Anfang des Jahrtausends steigt die Verbreitung von Crystal immer weiter. Weltweit. Crystal ist zur Volksdroge aufgestiegen. Unter den Konsumenten sind mittlerweile Politiker, Eltern, Berufstätige, Studenten und Schüler. Eine von ihnen ist Chantal. 3 Jahre hat die Schülerin Crystal konsumiert. Die 17-Jährige wächst in Altenburg bei Leipzig auf, mit einem älteren Bruder und ihrer alleinerziehenden Mutter. Als Chantal 13 ist, bietet ihr Freund ihr Crystal an. Aus Neugier probiert sie und wird sofort süchtig. Deine Mutter ist der Vertreffer der Hure!